Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik aus dem Frühwerk von Alice Cooper. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Etwas Glamrock-Alarm war das zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde mit dem Frühwerk von Alice Cooper. Im November 1971 erschien das vierte Album der Band, Killer heißt es. Zu hören war daraus die Eröffnungsnummer Under My Wheels. Besonders clever finde ich hier den Bläsersatz. Beim ersten Einsatz bemerkt man ihn fast gar nicht. Er ist auf einer Seite des Stereopanoramas quasi versteckt, irgendwo unter einer der Gitarren. Erst später schält er sich aus dem Klanggebräu etwas klarer heraus. In der Anfangszeit der Alice Cooper Band hatte Christine Fulker alias Miss Christine, Mitglied der Frauenband GTOs, deutlichen Einfluss auf Kleidung und Make-up des Leadsängers. Schließlich hieß die Band ja auch Alice Cooper und nicht Al Cooper. Miss Christine hatte als Kindermädchen in Frank Zappas Haushalt gearbeitet. Als sie Vincent Vernier alias Alice Cooper kennenlernte, wurden die beiden eine Zeit lang ein romantisches Liebespaar. Christine Fulker starb wenige Jahre später, 1972, an einer Überdosis Heroin. Die Frauenkleider verschwanden irgendwann aus den Bühnenutensilien der Band Alice Cooper. Das verschmierte Augen-Make-up blieb. Alice Cooper hat einmal einen alten Film mit Bette Davis als Inspirationsquelle davon genannt. Die Rolle des weiblichen Killers, gespielt von Anita Pallenberg in dem Science-Fiction-Film Barbarella, war eine weitere Quelle des Alice Cooper-Charakters. Die Bühnenshow der Band enthielt zwar auch schon 1969 einige Horrorelemente, aber richtig dominant wurden die Themen Horror, Tod, Gewalt und Schock erst ab 1971 mit den Alben Love It to Death und Killer. Bei den Songs der ersten beiden Alice Cooper-LPs kratzt man sich dagegen zuweilen erstmal am Kopf und fragt sich, wovon handelt der Song eigentlich? Will er überhaupt von etwas handeln? Die Undurchsichtigkeit oder die Dada-Anarchie der frühen Alice Cooper-Songs klingt heute mindestens so erfrischend wie in den Jahren 1968 bis 70. Der nächste Song trägt zum Beispiel den Titel Herr und Fräulein Ordnungswidrigkeit, im Englischen verpackt in das schöne Wortspiel Mr. and Miss Demeanor. Oh, Das waren zwei Songs aus den ersten beiden Alben der Band Alice Cooper. Gerade eben ein Song mit dem Titel Nicht länger Schiedsrichter, No Longer Umpire, erschienen auf dem Debütalbum der Band Pretty's for You im August 1969. Davor gab es die Ouvertüre der zweiten Alice Cooper LP, Easy Action heißt die Platte, zu hören war davon Mr. and Miss Demeanor. Die LP erschien im Juni 1970. Ebenfalls von dieser LP kommt der nächste Song, Refrigerator Heaven. Der Kühlschrankhimmel entpuppt sich hier gar nicht als Horrorkabinett, vielmehr bringt er einer utopischen Hoffnung Ausdruck. Ein krebskranker Mensch lässt sich einfrieren, in der Hoffnung, dass beim Auftauen in ferner Zukunft die Medizin die Krankheit heilen kann. Refrigerator Heaven. earth is crumbling and no sky is falling through. Sometimes I just can't die. The words should be resembling, but not just right out of view. Old days I would like to fry. Musik von Alice Cooper aus den Jahren 1969 bis 1973 geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Die drei Songs von eben sind von den Alben Nummer 2 und 3 aus den Jahren 1970-71. Hallowed Be My Name. Der Song in der Mitte der Trilogie erschien 1971 auf dem Album Love It to Death. Das Text-Ich dieses Songs ist ein mysteriöser Bösewicht mit eventuell teuflischen Zügen. Und der Refrain ist ein kalkulierter Tabubruch. Eine Zeile eines zentralen christlichen Gebets wird umgedeutet in »Geheiligt sei mein Name« und der Rest des Refrains ist die Absage an das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. »Hallowed Be My Name« ist wie gesagt ein Song vom dritten Alice Cooper-Album »Love It to Death«, dem Album, das die Band in Richtung Mainstream-Erfolg auf den Weg brachte. Maßgeblichen Anteil an dem stromlinienförmigeren Sound der Band hatte der damals erst 19-jährige Produzent Bob Ezrin. Ende 1970 war ein Track des Albums Love It to Death als Vorab-Single veröffentlicht worden, 18. Der Song wurde zu Recht ein Hit und eine ewige Teenager-Hymne. Vor der Bob Ezrin-Produktion war 18 ein deutlich längerer Song gewesen, heißt es. Die beiden anderen Songs, die gerade in dieser Alice Cooper-Trilogie zu hören waren, kommen von dem Album Easy Action aus dem Jahr 1970. Zu hören war zuerst der Song über den Mann, der sich einfrieren lässt, Refrigerator Heaven, und am Ende der Trilogie gab es die extravagante Nummer Still No Air. Eine Strophe davon ist ein, zumindest textlich, direktes Zitat aus Leonard Bernsteins West Side Story aus dem Song über die Gang mit dem Namen Jets. When you're a jet all the way, from your first cigarette to your last dying day. Ende 1971, also nur etwas mehr als zwei Jahre nachdem die erste LP von Alice Cooper erschien, kam Album Nummer 4 auf den Markt, die zweite LP unter der Ägide von Produzent Bob Ezrin. Hardrock war der dominierende Stil geworden, aber Hardrock mit viel Raffinesse. Killer heißt die vierte Alice Cooper LP, daraus jetzt hintereinander die beiden ersten Songs von Seite B der LP. Around. You can be my slave and I'll be a stranger. We could be in passion, we could be in danger. Take you on the street, put you under my wing, yeah. You can pull my leg off, anything. Yeah, yeah, yeah, yeah. Das waren zwei Songs von der LP Killer von der Alice Cooper Band, You Drive Me Nervous und danach Yeah, Yeah, Yeah. Die Platte erschien Ende 1971. Komponiert wurde Yeah, Yeah, Yeah von den Gitarristen Michael Bruce und Vincent Furnier alias Alice Cooper. Zu Beginn klingt der Song in meinen Ohren auch heute noch ziemlich unspektakulär, aber irgendwann verdichtet sich das Klangbild und dann gibt es eine Steigerung über einen Gitarrenriff plus Mundharmonika-Solo. Und an dieser Passage hat mich schon als Teenager begeistert, wie da eine Spannung aufgebaut, gehalten und dann aufgelöst wird. Aber woran das lag, konnte ich nie genau sagen. Irgendwie synkopisch klang der Einsatz der Basstrommel an dieser Stelle, so als ob die normale 1 des Viervierteltaktes vorgezogen wäre. Erst als ich den Song letzte Woche für diese Soundcheck-Folge wieder neu entdeckt habe, habe ich begriffen, dass die Komponisten oder die Band oder der Produzent Bob Ezrin hier in einen ganz traditionellen Rocksong im Viervierteltakt ein paar Siebenachteltakte eingeschmuggelt haben, die dann am Höhepunkt der Spannung in den regulären Achtachtel- bzw. Viervierteltakt zurückkippen. Die Band kriegte das damals auch live hin. Echt klasse.

Eine Seltenheit im Frühwerk von Alice Cooper, die Kombination eines kleinteilig strukturierten Songs mit zig Taktwechseln, mit einer langgezogenen Gitarrenexkursion, wie sie bei sogenannten Acid-Rock-Bands Ende der 60er Jahre beliebt waren. Below Your Means heißt dieser Song, veröffentlicht 1970 auf der LP Easy Action. Um Alice Cooper geht's hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Jetzt ist noch einmal Gelegenheit, die Band bei längeren musikalischen Ausflügen zu begleiten. Musik aus den Jahren 1971 und 1970. Bodies need rest. We all need our rest. Sleep and easy sleep. Rest. Come back in the morning. We'll be right back.

zwei Soundcheck-Stunden mit Musik aus dem Frühwerk von Alice Cooper gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Musik aus der zweiten und dritten LP der Band. Los ging's mit Black Juju, einer Nummer von Bassist Dennis Dunaway vom 71er Album Love It to Death. Und gerade eben die düstere Lärmorgie kommt vom Album davor, von der LP Easy Action aus dem Jahr 1970. Zu hören war das Finale des Albums Lay Down and Die. Bye heißt der Song. Zu Beginn der Nummer ist eine Unterwasserstimme mit den Worten zu hören: Du bist der einzige Zensor. Wenn du nicht magst, was ich sage, hast du die Wahl. Du kannst mich ausschalten. Zum Schluss dieser Soundcheck-Folge, bis zu den 3-Uhr-Nachrichten im Deutschlandfunk, der einzige Song aus dem Cooper-Frühwerk, der nicht von einem oder mehreren Bandmitgliedern komponiert wurde, sondern von Harry Butler und dem Sänger und Entertainer Rolf Harris. Der Song heißt Sun Arise und wurde von der Kultur, Religion und Musik der australischen Aborigines inspiriert. Sie verehren die Sonne und beten sie an, weil sie jeden Morgen wieder erscheint und ihr wärmendes Kleid über die Natur legt. An dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr, also nun Sunrise in der Version von Alice Cooper, anno 1971. Up the hollow.